Yeah. Yeah. Ich hab die Formel geknackt, es geht all the way up. So als ob man auf Kamagra einen Porno-Dreh hat. Ich bin horny as fuck, fick dich Doggy im Tuck und dreh noch einen Gibbet aus dem Strawberry Bud. Recorded die Nacht bis morgens um 8. Du kriegst mich nur aus dem Studio im Coroner Truck. Spalding, Balling, Jordans mit Luck. Durch den Turn-Up hätte ich beinahe das Boarding verpasst. Was nicht schlimm ist, denn dann bin ich in dem Horst dieser Stadt. Oder zieh Hollis das Latz vor dem Callcenter ab. Fick Bauern-Rap-Fans, ich bin Powernap. Gang. Riech ich Cash, werd ich sofort wieder wach. Und das Gorgonzola wird im Portemonnaie knapp. Also geh ich raus, lauf und besorg mir mein Schnapp. Forder mein Hack, Euphoria Bass. Du hast Chancen verpasst, ich geh all the way up. Geh vom Corner Shop, mach's bis in Gorbatschow Schnaps. Kognak und Haschkorn, Dom oder Absinth. Weil ich bis morgens noch wach bin, Schnaps trink mit Ex-KGBler. Nimm mein Bentley auf Leder ohne Handy zum WLAN. Digga, alles Weltklasse, Schläger kommen Porsche zum Klapp. Dorm wird gebappt, hab die Plomben verpackt, bring die Tonnen in die Stadt. Dann heißt es wieder, es geht all the way Knast. Vakuumgerät, Bares am 10 an einem sonnigen Tag. Ihr habt gar nichts gedreht, nicht die Straße gesehen. Ich hab Dramen erlebt, dann die Formel geklappt. London oder Paris, dein Konto bei der Barclay Bank. Der Sitz meiner Holding, du Spaß. Sag, wo du bist und dann hol ich dich ab. Tod oder Knast, Ferrari.